Deutschland seit 1945 besetzt und geteilt. Die feindliche Übermacht, vor allem aber der Verrat, führten 1945 zur militärischen Besetzung Deutschlands und am 8. Mai 1945 zur Kapitulation der deutschen Wehrmacht, nicht des Deutschen Reiches, das ist sehr wichtig. Erst am 23. Mai 1945 wurde die letzte Reichsregierung Dönitz, Sitz Flensburg, in einem völkerrechtswidrigen Akt und unter entwürdigenden Umständen, Hände hoch, Hosen runter, von den alliierten Besatzern in Gefangenschaft verbracht und dadurch die Fortführung ihrer Regierungstätigkeit gewaltsam unterbunden, obwohl diese letzte Reichsregierung noch vom 8. bis 23. Mai 1945 im völkerrechtlichen Geschäftsverkehr mit den Besatzungsmächten gestanden hat. Seitdem herrscht Besatzungswillkür bis auf den heutigen Tag. In der Folge wird Deutschland von den vier Hauptbesatzungsmächten in vier Zonen aufgeteilt, Österreich abgetrennt und damit der von Adolf Hitler 1938 vollzogene völkerrechtsmäßige Anschluss Österreich auf illegale Weise rückgängig gemacht. Ferner die deutschen Gebiete jenseits der Oder-Neiße gewaltsam abgetrennt und unter polnische, tschechische und sowjetische Verwaltung gestellt. Die Masse der deutschen Zivilbevölkerung dort entweder bestialisch ermordet oder von Haus und Hof vertrieben. Um die brutale Besatzungswillkür und Lage zu vernebeln, gründeten die drei westalliierten Besatzer, nicht das deutsche Volk, durch Zusammenlegung der drei westlichen Besatzungszonen, vom Volksmund damals Trizonesien genannt, in die sogenannte Bundesrepublik Deutschland, die BRD. Einen ähnlichen Volksbetrug vollzogen die Sowjets in der vierten Besatzungszone und gründeten auf mitteldeutschem Boden die Deutsche Demokratische Republik, DDR. Die unter Besatzungsabhängigkeit illegal aufgestellte Bundeswehr wurde über die NATO der westlichen Führungsmacht USA unterstellt und die Volksarmee der DDR über den Warschauer Pakt der UdSSR. So schafft man Söldnerheere unter fremden Oberbefehl. Wohlgemerkt, diese Staatsgründungen erfolgten nicht nach Abzug der Besatzungstruppen und nicht nach Abschluss eines Friedensvertrages, sondern innerhalb der für Deutschland bis heute fortdauernden Kriegssituation. Lediglich die während des Zweiten Weltkrieges ganz oder bis zu einer gewissen Zeit auf deutsche Seite kämpfenden Staaten wie Japan, Ungarn, Finnland, Bulgarien, Rumänien und Italien erhielten von den Alliierten zwischen 1947 und 1951 ihre Friedensverträge. Nur mit Deutschland besteht diese Ausnahmesituation bis zum heutigen Tage. Anhaltender Waffenstillstand und immer noch amerikanische, sowjetische, englische, kanadische, polnische, holländische, belgische Besatzungstruppen auf deutschem Boden. In dieser Aufzählung sind nur die wesentlichsten genannt. Finanzierungszwang der Besatzungstruppen durch den deutschen Steuerzahler gemäß Grundgesetz Artikel 120 in der BRD und ähnliche Regelungen in der DDR. Die Alliierten bezeichnen sich zwar seit 1945 selbst als Siegermächte, aber in Bezug auf den Kriegsgegner Deutsches Reich steht der Sieger noch nicht fest. Demgemäß müssen wir bis zur Stunde noch bei der Bezeichnung Besatzer und Besatzungsmächte statt Siegermächte bleiben. Merke, kein charakterlich sauberes Volk beugt sich solchen Zuständen. Das Bundesverfassungsgericht: Deutsches Reich besteht fort. Das besatzungsunterstellte Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe war in mehreren Grundsatzurteilen letztmalig am 31.07.1973 genötigt, die wahre rechtliche Lage Deutschlands einzugestehen, als es wie folgt formulierte: Das Grundgesetz geht davon aus, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch die Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen ist. Okkupation bedeutet Besetzung fremden Staatsgebietes und widerrechtliche Ausübung der Staatsgewalt. Weiter im Text: Das Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe, selbst nicht handlungsfähig. Quelle: Frankfurter Rundschau Tageszeitung, Frankfurt am Main, 15. Juli 1989, Seite 4. Welch ein Besatzungshohn! Man verhaftet die letzte Reichsregierung Dönitz 1945 in Flensburg, ferner sämtliche noch greifbaren Führungskräfte des Reiches, stellt sie vor ein Willkürgericht der Alliierten in Nürnberg, der Nürnberger Tribunale, und andere Gerichte wie Landsberg, verurteilt einen Teil zum Tode, sperrt die anderen auf Jahre und Jahrzehnte ein. Später erklärt man dann höhnisch, die Reichsregierung war nicht mehr handlungsfähig. Hier folgt das Bundesverfassungsgericht sinngemäß der Ausgangsbehauptung der vier Hauptbesatzungsmächte in deren Berliner Erklärung vom 5. Juni 1945. Ihre Machtübernahme sei notwendig, weil es in Deutschland keine zentrale Regierung oder Behörde mehr gäbe. Sofern also nach 1949 besatzungsabhängige Medien oder sogenannte Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes- und Landtagsabgeordnete, sonstige Politiker sämtlicher Parteien, von sogenannt links bis sogenannt rechts, von SPD bis NPD, von CDU bis Republikaner und so weiter, von freiheitlichem Rechtsstaat, von freiheitlich-demokratischer Grundordnung, von freien Wahlen tönen und posaunen und über diesen Wortbetrug das Volk zur Wahlbeteiligung animieren, war das und ist das bis heute im höchsten Maße betrügerisch. Denn merke, in keinem militärisch besetzten Land gibt es freie Wahlen. Daher ist die Beteiligung an illegalen Wahlen so selbstbetrügerisch, wie die Inszenierung derselben völkerrechtswidrig und verlogen sind. Merke, ein Volk, das im Besatzungszustand wählt, bekennt sich zum Feind und nicht zu Volk und Vaterland. Alle Besatzungsregime sind illegal. Das Deutsche Reich bzw. das Dritte Reich besteht also vom 30. Januar 1933, den Tag seiner rechtmäßigen Gründung, bis zum heutigen Tage juristisch und völkerrechtlich fort, in den Grenzen bei Kriegsbeginn. Schon jedes Schulkind wird verstehen, dass auf ein und demselben Staatsterritorium nicht übereinander mehrere Staaten gleichzeitig ihre Existenzberechtigung haben können. Somit können auf dem Territorium des Deutschen Reiches nicht noch zusätzliche, die von den Besatzern aufgezwungenen, zudem durch und durch volksfeindlichen und höchst volksschädlichen Regime BRD und DDR und Republik Österreich legal und rechtmäßig sein. Allein schon aus dem oben zitierten Bundesverfassungsgerichtsurteil ist das die logische Schlussfolgerung. All ihre Gründungen, politischen wie militärischen Verträge, eingegangenen Verpflichtungen und Handlungen wie abgehaltene Wahlen sind lediglich befristete, jedoch rechtswidrige, illegale Maßnahmen, erzwungen und abgesichert nur durch ABC-waffenbestückte Panzer, Düsenjäger und Raketen der Besatzungstruppen aller Besatzerländer. Merke, ein Volk, das im Besatzungszustand wählt, versklavt sich selbst und verewigt seine Knechtschaft. Das ist Helotentum, auf Deutsch Staatssklaverei.